zerstören unser Land. Wir drücken den Abschaum der Welt. Keiner hebt dagegen die Hand. Es gibt keinen, der dagegen hält. Niemand wird laut. Alle sind sie zahm. Keiner, der sich traut. Dunkel der Geist, die Körper lahm. Doch es bleibt die Hoffnung, denn einmal kommt die Zeit. Wir stehen wieder auf, deutsche Jugend zum Kampf bereit. Wenn die Alten sich nicht wehren, so bleibt an uns es nun zu tun. Unser Hass, der ist unendlich und wir werden nicht mehr ruhen. Ja, wir wollen's auf uns nehmen, wollen kämpfen für unser Land, dass es wieder aufersteht. Komm, gebt euch nun die Hand. Ja, wir haben die Hoffnung und heute ist die Zeit. Wir stehen wieder auf, deutsche Jugend zum Kampf bereit. Sie zerstören unser Land, wir dürfen den Abschaum der Welt. Keiner hebt dagegen die Hand, es gibt keinen, der dagegen hält. Niemand wird laut, niemand wird laut. Alle sind sie zahm. Keiner, der sich traut. Dunkel der Geist, die Körper lahm. Ja, wir haben die Hoffnung. Und heute ist die Zeit. Wir stehen wieder auf, deutsche Jugend zum Kampf bereit.